und am Tag, da wir sie alle versammeln, und dann werden wir zu denen, die Allah etwas beigesellt haben, sagen, bleibt an eurem Platz, ihr und eure Teilhaber. Wir trennen sie dann voneinander. Ihre Teilhaber sagen, nicht uns habt ihr gedient.